Wenn sie schon auf dem Wasser ist, nimmt niemand ab. Alf sicher nicht. Wenn Ernest jetzt läutet, wer macht ihm auf? Alf noch nicht. Wenn Silvi ihm aufmacht, er tritt mit ihr in die Halle, Alf im Schaukelstuhl in der Ecke, reglos, das geht doch nicht. Ernest hat keine Ahnung. Ich habe ihm alles erzählt, ja, aber der wirkliche Alf im Schaukelstuhl ist ein anderer Alf. Auf den kann man niemanden vorbereiten. Ernest weiß nur, dass Alf ein Genie ist, aber im Schaukelstuhl sitzt ein erstarrter Mensch, der sich das Gesicht zerkratzt. Silvio dürfte gar nicht mehr da sein, wenn er sich an die Verabredung hält, was man nie weiß bei ihm. Die Unschuld des Alkoholikers, er weiß immer von nichts. Ein Alkoholiker ist eine ungeheure Steigerung dessen, was ein Mann ohnehin schon ist. Silvi Kerm. Gott sei Dank. Silvi, Gott sei Dank. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Etwas, was auch nur mir passieren kann. EME ist noch nicht da? Nein. Gott sei Dank. Ich muss aufs Wasser, Mama. Ja, gleich, Silvi. Ich komme später. 2 Stunden. Ich weiß, dass du aufs Wasser musst, Silvi. Ich weiß, dass du morgen den Starnberger Seemarathon gewinnen willst. Und ich kann mir vorstellen, dass der Föhn auf dem See jetzt Windstärke 4 erreicht. 5, wahrscheinlich 6. Sogar. Trotzdem, liebste Silvi, ich komme 2 Stunden später. Wenn also EME kommt, Papa ist weg? Noch nicht. Sorg dafür, er hat's versprochen. Ein einziges Mal, ich bitte darum, soll er ein Versprechen halten. Ein einziges Mal. Und Kasti und Poldi in den Zwinger. Und Alf weg, hinauf in sein Zimmer. Ich muss aufs Wasser. Ich weiß doch, Kind. Also, in aller Ruhe. Nur keine Panik jetzt. Ich muss 108 Zeilen schreiben über einen Film. Andernfalls gerät das Magazin in Antisemitismusverdacht. Verstehst du? Einer hat Mist gebaut, kann nicht mehr rausgenommen werden. Jetzt zur Auswiege 108 Zeilen. Der Prinz verlässt sich auf mich. Ich habe einen Vorschlag gemacht, alle waren dafür. Keiner hat den Film gesehen, jetzt muss ich eben. Das Magazin darf nicht in Antisemitismusverdacht kommen, das ist dir auch klar. Du bewirtest EME, bis ich komme. Statt zu trainieren, plaudere ich Besucher über die Runden. Silvi, ich weiß doch. EME kann jeden Augenblick dort sein. Und die Hunde weg. Papa und Alf müssen auch weg sein. Darum bitte ich dich, wie ich noch nie um etwas gebeten habe. Ja, ja, ja. Danke, liebe Silvi. Ich küsse dich. Ich dich nicht. Ich weiß. Mach's gut. Mach's doch du gut. Ja, Silvi. Ich versuch's. Bis bald. Ja, ja, ja. Danke, liebe Silvi, ich küsse dich. Ich dich nicht. Ich weiß, mach's gut. Mach's doch du gut. Ja, Silvi, ich versuch's. Schnupfenschnepfe, immer ich. Warum immer ich? Diese ganze Chaosfamilie lebt davon, dass ich immer alles einsehe, alles tue. Ich muss aufs Brett. Alf, Brüderchen, spiel jetzt nicht den späten Beethoven. Du kannst noch so knochenlos in deinem Schaukelstuhl sitzen und 1000 Mal nicht ans Telefon gehen. Du kriegst alles mit, was hier passiert. Bloß es lässt dich kalt. Du bist kalt. Was ich bewundere, aber nicht fertig bringe. Im Gegenteil. Ich höre das Telefon kaum, bin schon draußen, schon auf dem Weg zum See. See und Bäume laut vom Sturm. Und Arthur bläst Trompete, gerade dass das Telefongewirr noch durchkommt. Aber je leiser, umso dringlicher. Es könnte ja etwas eintreffen. Die erlösende Nachricht. Du, nicht besser dran als ich, überhörst es einfach. Ist bewundernswert, Alf. Aber mich hörst du, Alf, nicht wahr? Und wenn du 100 Mal den Querschnittgelähmten gibst in deinem Stuhl, dein Gehör ist prima. Also, ich gehe jetzt trainieren. Kasti und Poldi sperre ich ein. Der Herr über 11 Fabriken und 13.000 Mitmenschen, Herr Ernest Müller-Ernst, kann jeden Augenblick eintreffen. Aber Mama kommt 2 Stunden später. Sie findet, du machst dich nicht so gut in deinem Stuhl. Hat sie ja recht. Sollst rauf in dein Zimmer. Und Papa soll aus dem Haus. Ich gehe trainieren jetzt, weil ich morgen die Marathon-Trophy will. Ich habe Appetit auf Sieg. Dir fremd, Alf, ich weiß. Alf, wenn du ein einziges Mal mit mir sprechen würdest, würde ich auch mit dir sprechen. Entschuldige. Wir reden alle nur auf dich ein. Entschuldige. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Du störst mich. Das ist alles. Lässt du Herrn Müller Ernst herein? Bin ich Bordellportier? Und ich. Gott sei Dank. Das war Heiden Estur. Und schöner als Arthur das bläst, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Du hast mich leider gestört beim Zuhören. Entschuldige, ich höre das anders. Oh ja. Er bläst, damit ich höre, er ist da, das Wochenende, beziehungsweise die Fummelei kann beginnen. Er bläst, dass ich sofort hinüberkomme zu ihm. Wie ich morgen in dem Marathon herumstehe, ist ihm egal. Euch egal. Hier denkt jeder nur an sich. Tust doch auch, Schwesterlein. Du glaubst nicht, dass ich surfen kann. Gib's zu. Du hältst mich für die letzte Soul-Surferin, ja? Ich stehe auf dem Brett wie ein blondes Gedicht, das übers Postkartenwasser schiebt, ja? Du bemühst dich nicht ans Ufer runter, um mal zu gucken, was ich vielleicht gelernt habe im Race Wave Slalom Camp in St. Peter-Ording an der wunderbaren Nordsee. Ihr habt mir beigebracht, bei 1,74 beginnt das Monster. Nur weil du und Papa Zwerge seid. Die Nordsee sagt, 1,74 ist das schönste Maß für die Starkwindsurferin. Du glaubst nicht, wie sauber die Welle bricht an der Nordsee. Masthohe Wellen abreiten, das gibt ein Gefühl, das würde ich dir gönnen, Alf. Du hättest mich sehen sollen, wie ich über die Flachwasserpisten glühte. Und glühen sagt dir nichts. Wir haben auch eine Sprache. Allegro con fuoco heißt bei uns, wir glühen davon. Bei Andante con moto heizen wir davon. Alf, interessier dich doch auch einmal für mich. Wär doch mal was anderes. Ich will in diesem Jahr im Raceboard Cup unter die ersten 10. Wenn ich ehrlich bin, unter die ersten 5. Und wenn ich ganz ehrlich bin, unter die ersten 3. In 2 Jahren düse ich im World Cup unter die Top 10. Basta! Meine hintere Fußschlaufe zeige ich der Welt. Basta! Wer sich für mich interessiert, lese den Sportteil. Basta! Oh je. Bitte! Es tut mir leid, Alf, dass du so im Stuhl hängst. Es gibt auch Wellenreiten, wenn dir Windsurfing keinen Spaß macht. Aber Wellenreiten, Alf, auf dem Brett? Du hältst dich einfach fest und stehst erst auf, wenn du mitgenommen wirst. Alf, das würde dir liegen. Die Welle gibt dir die Kraft. Erst aufstehen, wenn du mitgenommen wirst. Silvi, wenn du redest, höre ich von Arthur gar nichts mehr. Hallo. Papa, dir würde ich dringend raten, das Weite zu suchen. Aber wo finde ich das Weite, Silfchen? Ich bin nicht Silfchen, ich bin 1,74. Trotzdem weiß ich nicht, wo ich das Weite suchen soll, Silvi. Dem Autor der Feiglingstrilogie dürfte das nicht schwerfallen. Entschuldige, Pachin, jetzt mache ich auch schon Witze über dich. Du hast versprochen, heute zu verreisen. Mama verspätet sich. Dieser Herr wird also vor Mama hier eintreffen, Papa. Feiglingstrilogie, Kind. Ich sehe an deinem Gesicht, dass du für diesen Unterschied nicht zu erschließen bist. Ich sage jetzt nicht, das komme vom Surfen. Aber du denkst es. Entschuldige, Silvi. Wenn man auch die man liebt, nur noch verletzen kann, sollte man mit einem Mühlstein baden gehen. Andererseits, wen soll man denn verletzen, wenn nicht die man liebt? Er hat den Feigling gelesen. Jetzt will er mit mir darüber sprechen. Bitte. Mit deiner Mutter kann er überall sprechen. In München, Zürich und Madrid. Mit mir kann er nur hier sprechen. Und hierher kommt er. Die Ingenieurfigur im Feigling. Eine Radikalisierung der Ingenieurfigur im Rohling. Die zieht ihn an. Darum kommt er. Silvi, hast du den Feigling gelesen? Ich bin auf Seite 146. Also über die Hälfte hinaus. Naja, da kannst du noch nicht ermessen, wie sehr ein Herr Müller-Ernst von der Ingenieurfigur fasziniert sein könnte. Könnte, nicht müsste. Herr Müller-Ernst ist selber Ingenieur, Erfinder. Ich habe ihm im Rohling und im Feigling in der Figur des Ingenieurs ein Denkmal gesetzt. Im Schwächling kommt er noch gar nicht vor, aber im zweiten Band schon. Immerhin, Silvi. Ein in 2 Romanen sich allmählich entwickelndes Denkmal. Das bekommt auch ein Herr mehrfach Doktor HC nicht jeden Tag. Könnt ihr euer Geplauder ein wenig wegverlegen von meinen Ohren? Der Musiker, siehst du, was ich immer behaupte? Alf. Schluss, Schluss, Schluss. Sofort. Geh jetzt, Papa, bitte. Gut. Dann also zu Arthur hinüber. Du hast doch gesagt, Arthur habe den 3. Band schon ausgelesen. Angefangen, habe ich gesagt, nicht den 3. Band, sondern den 2. Erst nach der Prüfung kommt er dazu. Gut, gut. Arthur ist Künstler durch und durch. Wenn Arthur den zweiten Band angefangen hat, ergeben sich Fragen zum ersten. Wer den Rohling anfängt, sieht zurück auf den Schwächling. Das ist wie wenn du auf die Zugspitze gehst. Dann siehst Papa, du erst... Schluss! Arthur, das ist zu nah. Du musst heute weiter weg. Wie weit, Kind? So weit, dass man den Alkohol nicht mehr riecht. Entschuldige. Es gibt Weine, Kind. Dagegen ist jede menschliche Gesellschaft Barbarei. Barbarei. Das solltest du mir glauben, Silvio. Ich glaub dir, Silvio, aber jetzt bitte gehen wir. Hat Arthur überhaupt alle drei Bände? Von dir mit Widmung, aber du musst ihm Zeit lassen. Er will alle drei Bände lesen, aber erst nach seiner Prüfung. Das versteht man doch, oder? Aber Silvi, ich bin dein Vater. Und dein Vater rennt wohl nicht hinüber und reißt die Tür auf und ruft: Wie finden Sie die Feigling-Trilogie, deren dritter Band in der vergangenen Woche endlich erschienen ist? Das weiß meine Silvi. Dass ihr Silvio nicht zu den Schriftstellern gehört, die verlangen, dass ununterbrochen über ihre Bücher geredet wird. Ununterbrochen nicht. Silvi. Silvio. Dir zuliebe tue ich ja alles. Dann hau jetzt bitte ab. Siehst du nicht, dass ich sterbe vor Angst? Moment, Silvi. Nur das noch. Herr Ernest Müller-Ernst ist für mich in erster Linie ein kluger Zeitgenosse. In zweiter Linie der Freund deiner Mutter. Und erst dann der Freund meiner Frau. Raus! Und pass auf, dass die Wellen dich nicht begraben. Kommen heute wild genug daher. Und jetzt zu dir, Brüderchen. Ach, mein Gott, warum ich? Was geht das mich an? Ich lande morgen auf dem 20. Platz. Alf, du öffnest, wenn es läutet, und passt auf, dass Kasti und Polti EME nicht zerreißen. Mama, nimm's übel. Ich finde es doch auch entsetzlich, Mamas Liebhaber hier zu empfangen. Mit Eltern kannst du über alles streiten, bloß nicht über Geschmack. Alf. Du bist sentimental. Tut dir Papa nicht leid? Der trief Eugene Kitschje, mir leid tun. Du spinnst, Silvi. Sag doch nicht immer alles so leise, Mensch. Schrei doch! Dafür haben wir dich. Ach, ich bewundere dich leider, statt dich zu verachten. Gehst du morgen wieder zu deinen Senioren nach Bernried? Natürlich. Klar. Sonst hätte ich dich gebeten, mich zu begleiten zur Regatta. Arthur hat mich gefragt, wie viel jetzt mitmachen beim Seniorenorchester. 18. Das Gesamtalter ist 1396. Sie sind Silvi. Mama kommt erst später. Leider. In der Redaktion ist etwas passiert. Irgendwas Antisemitisches. Sie musste einspringen. Die Arme. Ich soll sie unterhalten so lange. Andererseits muss ich trainieren. Ich würde morgen gern den Starnberger Seemarathon gewinnen. Kommen Sie doch einfach mit runter ans Ufer. Ans Wasser immer. Da links am Haus vorbei. Oh, Papa, du. Herr Müller-Ernst, das freut uns aber, dass Sie einmal herausgefunden haben, ja, zu uns. Lieber Herr Kern. Nicht wahr, Silvchen? Das freut uns. Und so ein Tag. Da, schauen Sie, wie der Wind durchs Grün fuhrwerkt. Hier in der Stadt drin kennt das Wetter ja nur durch den Wetterbericht. Wir heißen Sie willkommen, Herr Müller-Ernst. Habe ich etwas Falsches gesagt, Silvchen? Silvchen ist mein kritisches Element schlechthin. Mache ich etwas falsch, leidet sie gleich so sichtbar, dass ich's merke. Wir sind ein neurosymbiotisches Team, Silvchen, gell? Jetzt kommen Sie zuerst einmal herein. Herr Müller-Ernst hat gebeten, mit an den See zu dürfen. Er will mir zuschauen beim Training. Wenn ich darf. Gehen wir. Lass dich nicht aufhalten, Papa. Ich habe noch eine Minute Zeit. Es käme mir unhöflich vor, einen so raren Gast, kaum dass man ihn begrüßt hat, schon wieder zu verabschieden. Und deine wichtige Verabredung in Starnberg? Sie versucht, mich mit erfundenen Verabredungen loszuwerden, bloß um sie dann für sich zu haben. Aber du kannst doch aufs Wasser. Ich werde mit dem Gast, ohne ihn vom Zuschauen abzulenken, ein bisschen plaudern. Gehen wir? Bitte. Ach, nein, sowas. Diese elenden Platten. Mein Fuß, Silvi. Ausgerutscht. Diese unebenen, ewig rutschenden Platten. Jetzt auch noch schmierig vom Blütenstaub. Schon mein Großvater ist ausgerutscht auf diesen ewig rutschigen Platten. Und der war kein Schriftsteller, sondern königlich-bayerischer Förster. Und zum Glück sind Sie nicht ausgerutscht, Herr Müller-Ernst. Das wäre erst peinlich. Ich stell dir vor, Silvi, unser Gast läge jetzt so da. Oh. Ist es gebrochen, Silvi? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Siehst du, das habe ich davon, dass ich so wenig trinke. Der Betrunkene bricht sich nichts, nur der Nüchterne fällt zur Sau dumm. Das wächst sich zu einem richtigen Pechstag aus heute. Unsere Sprachabenteuerin. Pechtag, mein Kind. Es heißt ja auch nicht Pechsvogel. So, dann heißt es also auch nicht Glückstag, sondern Glücktag, ja? Es heißt Glückstag. Trotzdem heißt es nicht Pechs, sondern Pechtag. Wörter sind eben das am wenigsten Uniformierbare überhaupt. Unserem Silfchen haben die Wörter, so wie sie sind, nie genügt. Als Zehnjährige kommt sie mit ihrer Mutter vom Schuhkaufen zurück. Und weil sie sich selber immer zu groß war, kommt sie zu mir mit den neuen Schuhen und sagt, auf die Absätze deutend, kann man die nicht erniedrigen. Kann man die nicht erniedrigen. Sie hat immer mehr gesagt, als die Sprache hergab. Wenn du wüsstest, wie furchtbar du bist. Ich rufe den Krankenwagen. Es ist vielleicht zu früh. Ich warne davor, sich gleich den Ärzten auszuliefern. Ich werde Sie jetzt einmal ins Haus tragen, Herr Kern. Nein! Bitte das nicht! Oh, von Herrn Müller Ernst ins Haus getragen zu werden, das stelle ich mir paradiesisch vor. Das geht nicht! Sie glaubt, ich schaffe es nicht. Sie hat Angst, Sie lassen mich fahren. Herr Kern, bitte fassen Sie mich um den Hals. So. Oh. Ja. Machen Sie uns die Tür auf, Silvia. Oh. Alf, Papa ist gestürzt. Vorsicht. Ja. So. Da wären wir. Es ist vielleicht sinnvoller, dass wir beide, Silvi, uns zuerst einmal um unseren Gestürzten kümmern. Ich habe mehr Erfahrung mit Ärzten, als mir lieb ist. Einmal bin ich nach dem Skifahren an der Bar gesessen. Plötzlich habe ich einen Schmerz in der linken Ferse gespürt. Einen jähen, wahnsinnig scharfen Schmerz. Gerade, dass ich den Barkellner noch bitten konnte, sofort einen Arzt zu rufen. Der ist auch, da das in St. Maurice passiert ist, sofort da gewesen. Mit ihm zwei Krankenwärter und eine Bahre. Der Arzt im Auto, das muss ein Achillessehnenriss sein. Und je schneller man bei Achillessehnenriss operiert, desto besser. Aber nicht ohne vorheriges Röntgen, natürlich, ganz klar, nicht ohne vorheriges Röntgen. Dann kommt der mit dem Bild, deutet auf eine Stelle, sehen Sie einen Riss. Ich bitte vor der Operation noch den Oberarzt zu rufen. Der Oberarzt wird gerufen, kommt, schaut sich das Bild an, ist nicht so sicher, könnte auch eine Zerrung sein. Muss er wirklich so andächtig zu diesem Herrn aufschauen, als könne er von dieser Erzählung gar nie genug kriegen. Tut gerade, als werde ihm schon durch das Anhören dieser blöden Krankengeschichte ungeheuer geholfen. Du kannst ruhig noch etwas fester binden, Silvi. Sie müssen wissen, Silvi war einmal eine große Heilbegabung. Mit 13 fing sie plötzlich an, Salben anzurühren. Weißt du noch, Silvchen? Au! So fest nicht, bitte. Deine Jasminsalbe, weißt du noch? Jasminblüten, Bienenwachs, Sonnenblumenöl, Rosenwasser, Zimt und Vanille. So müssen die Gärten der Semiramis geduftet haben. Und war gut gegen alles und für alles. Dann die Lavendelsalbe, die Löwenzahnsalbe. Ich freute mich schon. Sie schlägt mir nach, will Apothekerin werden. Kaum spreche ich das aus, Schluss. Wie im Märchen, das falsche Wort. Alles verwirrt, keine Salbe mehr, kein Duft. Jetzt die Gitarre. Die Gitarrenepoche war vielleicht die radikalste aller Epochen, Silvis. Schluss! Ich hole dir einen Wintersocken und einen Hausschuh, dann gehe ich. Ich muss jetzt aufs Wasser. Bleib schön ruhig liegen. Ich komme mit. Ja, passen Sie auf unsere junge Wilde. Ach. Doch, doch, doch, Silvchen. Eine Wilde bist du. Immer noch. Also, jetzt geht halt. Lasst mich hier liegen. Das hat schon seine höhere Richtigkeit. Herr Müller-Ernst, soll ich Ihnen sagen, was ich heute Nacht geträumt habe? Nein! Es reicht, es reicht! Oh, Silvchen, du zitierst deinen Vater. Es reicht, es reicht. So fängt mein letztes Buch an, Herr Müller-Ernst. Der Feigling. Ja, Papa, ja, aber wir gehen jetzt. Ich komme. Wenn ich mehr als ein paar Jahre jünger wäre, würde ich wow sagen. Dann sag ich's halt für Sie. Wow. Ich zieh mich schnell um in der Hütte. Schon einmal bin ich an dieser Stelle gestanden, wenn auch nur für wenige Minuten. Und das war Nacht. Aber der Mond schien. Vom Mond zu mir führte eine breite silberne Spur auf dem Wasser. Das Wasser war leicht bewegt. Das heißt, das Mondsilberband schlingerte. Man sah weit hinaus, sah nach links und rechts am Ufer entlang. Aber was man sah, war wie nicht von dieser Welt. Alles war mondlichthaft. Am meisten Sie, Sylvie. Da drüben auf dem angrenzenden Ufer. Ich habe Sie gesehen, Ihnen zugeschaut. Ach, das Alter verschont mich nicht. Aber den Engrammen, die von Ihnen zeugen, kann es nichts anhaben. Sparen Sie sich Ihre Flirtvorräte, bis meine Mutter eintritt. Jetzt sage ich einfach wow. Sehen Sie, Sie stehen da. Hübsches T-Shirt, ich weiß. Letzten Monat gekauft auf der Surfakademie in St. Peter-Ording. Und was draufsteht, stimmt. A bad day of surfing beats a good day at school. So ist es. Mehr Geistesgegenwart, bitte. Ihn spüren lassen, dass du ihm nicht gefallen willst. Diesem Routinebolzen, diesem Seidenanzug, diesem Nichts als Zweireiher, diesem Cremepatzen, diesem Herrn kein Kilo zu viel, diese Rasierwolke. Sie lesen mich wie ein Buch. Wie eine Zeitung. Und nur die erste Seite, nur die Schlagzeilen. Ich möchte auch hinaus. Sie? Mit Ihnen. Tandem habe ich nicht. Aber ein zweites Brett. Ich habe sogar eins für Ihre Klasse. Surftechnisch gesprochen sind Sie Jumbo. Da ist mein alter Thermoplastbomber genau das Richtige. Für Ihr Gewicht, verstehen Sie? So dick komme ich mir gar nicht vor. Meine 87 Kilo bitte ich meinen 187 Zentimetern zuzurechnen. Ich ziehe mich jetzt aus. Badehose habe ich an, alte Gewohnheit. In ein Haus an einem See, nie ohne Badehose. Um mich bei Ihnen noch vollends lächerlich zu machen, gestehe ich, dass ich jeden Nachmittag schlafe, von 2 bis 4. Und zwar nackt. Um 4 stehe ich auf, wie neu geboren, telefoniere mit meiner Mutter, die ist 87, weiß immer öfter nicht mehr, wer ich bin. Erst wenn ich sage, der mit den 6 Ehrendoktoren, dann erkennt sie mich wieder. So. Ich bin soweit. Sie lachen. Jetzt grinse ich bloß noch. Noch schlimmer. Das hoffe ich. Ehrlich, wie finden Sie meine Haut? Sylvie. Er hat überall mehr Haare als auf dem Kopf. Sylvie. Ende Mai so braun wie andere im August. Luxusaffe. Ich hoffe immer noch, dass Sie sich in meinem Alter ein bisschen verschätzen. An meinem 50. Geburtstag bin ich zum letzten Mal auf einem Surfbrett gestanden, Sylvie. Ich gestehe, Sie haben meine Fassaden zertrümmert. Ich kann nichts mehr verbergen. Sie haben mir meinen Schwerpunkt gestohlen. Ich gravitiere zu Ihnen in einer Weise, ich sollte Angst haben. Etwas können Sie von mir erfahren. Das weiß niemand besser als ich. Es ist nichts außer dem Körperlichen, Sylvie. Alle Freude, alles Leid ist körperlich, sonst ist nichts. Vor einem Jahr wog ich 99 Kilo. In diesem letzten Jahr bin ich so umgegangen mit meinem Körper, dass mir jetzt jedes Kilogramm, das ich wiege, wertvoll vorkommen darf. Lachen Sie ruhig, Sie haben keine Ahnung. Sie sind nicht zu Hause in Ihrem Körper, noch nicht. Mein Körper ist ganz und gar mein. Ich habe ihn gemacht. Er ist reiner als jeder Körper, den ich kenne, unvergifteter, wohler, vielleicht sogar gesünder als jeder andere Körper. Ich wage, ihn ein Kulturprodukt zu nennen. Ich kann alles verlangen von diesem Körper. Seit einem Jahr habe ich einen Partner auf Teneriffa. Fliegen Sie hin mit mir, Sylvie. Er wird Sie mit Ihrem Körper versöhnen, wie er mich mit meinem versöhnt hat. Sie müssen. Ob ich zu Ihnen passe, können nur Sie entscheiden. Dass Sie zu mir passen, das erlebe ich so. Wir zwei, Sylvie, sind in höchster Proportion. Wir sind... Schluss! Es reicht! Es reicht! Aufregen! Los! Können Sie das noch? Soll ich Ihnen eine Schwimmweste holen? Keine Beleidigung, bitte. Ich bin der totale Wassermensch. Ich schwimme jeden Tag, wo ich auch bin. Das heißt, ich würde nie irgendwo hingehen, wo ich nicht schwimmen kann. In jener Nacht, als gar alles mondlichthaft war, kam ich mit Alan aus München. Wir wollten noch schwimmen, da ich an diesem Tag tatsächlich noch nicht zum Schwimmen gekommen war. An der Hand hat mich Alan hier heruntergeführt. Dann hörte ich ihre Stimme. Von drüben, wo sie mit mehreren Knabenstimmen badeten. Ich war nicht mehr fähig, ins Wasser zu gehen. Das Wasser hat jeden Laut von ihnen herübergetragen. Die Laute eines Mädchens, das auf jede Berührung mit dem Wasser reagierte. Ihre Freunde waren schon weiter draußen. Sie sind von mehreren Knabenstimmen gerufen worden, doch endlich zu kommen. Sie haben bei jedem Schritt weiter ins Wasser neue Laute ausgestoßen. Schmerz, Entzücken, Lust. Ich habe nichts so deutlich erlebt in dieser Lautfolge wie die Nacktheit der ins Wasser Gehenden. Dann habe ich sie, als sie so weit im Wasser waren, dass die Büsche und Bäume nicht mehr dazwischen waren, endlich gesehen. Es war ja die Mondnacht. Nicht voll, aber fast voll. Das Wasser reichte ihnen nicht ganz bis zu den Hüften. Ihre obere Hälfte eine Plastik auf dem ein wenig bewegten, mondfarbenen Wasserspiegel. Ich bin sofort hinaufgerannt ins Auto, Alan mir nach, mich zurückzuholen, wenigstens auf die Terrasse. Nachher, als wir da saßen, sind sie ja von ihren Knabenstimmen herübergekommen und kaum grüßend an uns vorbei ins Haus gegangen. Ich bin sicher, dass sie mir schärfer im Gedächtnis geblieben sind, als ich ihnen. Dein Satz lebt noch bei mir. Mama hat diesen Satz nachher überbracht. Dieser Satz gehört zu den Sätzen, die lebendig bleiben. Solche Sätze lässt man sich nicht gefallen, ohne zu antworten, ohne zurückzuschlagen eines Tages. Eines schönen Tages, Herr Müller-Ernst. Ralf. Ralf. Ralf, ich habe mir den Fuß verstaucht. Ich weiß. Wenn er mitdenken würde, würde er jetzt fragen, ob er mir das Weinglas holen solle. Draußen in der Vorhalle. Auf dem Telefontisch. Ralf. Er denkt nicht mit. Ralf, das ist der erste Sturz seit dem 5. März vor 3 Jahren. So. Jeden Tag denke ich mindestens einmal an den 5. März. Vielleicht hätte ich dir schon lange einmal sagen sollen, wie leid mir das tut, dass ich da ausgerutscht bin, hingefallen bin, dein Cello fallen ließ. Aber doch erst fallen ließ, als ich schon gestürzt war, den Arm schon gebrochen hatte, weil ich beim Sturz nicht mich, sondern das Cello schützen wollte. Ich hätte daran denken müssen, dass es getaut und wieder gefroren hatte. Dass auf dem Parkplatz der Musikhochschule nicht gestreut wird. Ja, ich hätte dein Cello nicht tragen dürfen, ich hätte die Noten tragen sollen. Du, das Cello, klar. Heute weiß ich es, Alf, mein Überall. Quatsch. alt. Mit ihrer Mutter ist es zu Ende. Seit langem. Seit längerem. Bei mir wohnt zurzeit eine Frau, die mich gefangen hat, hereingelegt hat, gefesselt hat. Eine prekäre Person. Ihre Mutter war immer alles. Diese Hexe ist nur etwas, das aber extrem. Sie ist eine Hexe. Das weiß ich erst, seit ich vorhin aus dem Auto gestiegen bin und Ihnen gegenüberstand. Das sage ich jetzt, weil der Zauber zusammengebrochen ist. Durch Sie. Alle Schlösser im ganzen Haus. Vom Keller bis zum Dachboden habe ich, sie hat es verlangt, auswechseln lassen müssen. An jeder noch so unwichtigen Tür und das Personal auch hinaus, nichts und niemand von vorher. Und ihre Mutter war es, die mir Annelie aufgeredet hat, vor längerem, durch Abschreckungsreden. Aber das saß, das wurmte, entpuppte sich. Sie haben mich erlöst. Das hat die Hexe gewusst auf ihre Art, dass sie mich erlösen werden. Sie hat es verbieten wollen, dass ich hierher komme. Sylvie, ich danke Ihnen. Wenn ich vor Ihnen stehe, spüre ich habe nicht gelernt, dankbar zu sein. Ich möchte mit Ihnen fort. Weit und lang, am besten für immer. Ich möchte alle Zeit nur noch damit verbringen, Dankbarkeit zu lernen, zu üben, um Ihnen eine Winzigkeit von dem zu bezeugen, was Sie in mir bewirken. Jetzt schon, ohne das Gefühl, das Sie in mir erregen, auch nur zu verstehen, geschweige denn ausdrücken zu können. Jetzt schon muss ich Ihnen vorweg und ohne Vorsicht einfach sagen, Sie haben mir das Leben gerettet. Sylvie. Ob Ihnen das nun recht ist oder nicht. Ich weiß, was in Ihnen jetzt vorgeht. Ich war auch schon in Ihrer Position. Wer weniger liebt, ist überlegen. Nicht zu lieben gibt Macht. Diese Macht haben Sie jetzt über mich. Weil ich Sie liebe und Sie mich nicht. Heiden. Eine schöne Stelle. Tut fast weh, so schön. Kalt, das Wasser? Probieren. So ein warmer Sturm und so ein kaltes Wasser. Finden Sie? Nein, das ist gar nicht so kalt. Sylvie, sagen Sie nichts mehr gegen mich. Nicht bevor Sie wissen, wie Sie wirken auf mich. Wissen werden Sie es nie, aber ahnen sollen Sie, was Sie aus mir machen. Ich kann nicht reden von dem, was ich empfinde, nur Ihre Wirkung auf mich. Davon sollen Sie eine Ahnung haben, bevor Sie weitere Sätze mobilisieren gegen mich. Sylvie, ich sage Ihnen jetzt mehr, als ich je zu einem Menschen gesagt habe. Und das ist Ihre Wirkung. Ich habe meinen Körper präpariert, Sylvie, mit einem Aufwand, mit einer unendlichen Mühe. Jetzt weiß ich, es war alles für diesen Augenblick. Es war für Sie. Für Sie ist es nichts. Ein alter Körperfetisch ist ein Spinner. Die Demonstration eines Krampfs, Parade der Sinnlosigkeit. Stimmt. Aber gelitten und geleistet wurde es doch für Sie. Darauf bestehe ich. Für diesen Augenblick. Im Wasser, ohne dass nichts ist. Sie lachen. Damit Sie noch lauter lachen können, frage ich Sie, Sylvie, wie alt bin ich? Bitte, Sylvie, sagen Sie es mir, wie alt ich bin. Der hat keine Ahnung, wie er wirkt, wie alt sein Fleisch ist, wie man ihm die Mühe der Konservierung ansieht, wie das knittert und schlaft, einfach nicht mehr will. Und der triumphiert, weil alles noch viel schlimmer sein könnte. Aber schlimmer kann es doch gar nicht sein. Dieser vermiedene Bauch ist so schlimm wie ein Bauch. Kann einem leid tun. Das schon. Leid tust du mir, du alter Kämpfer. Nur nicht so wild, langsam, altes Ross, sonst brechen wir uns noch was. Ellen, das geschieht dir recht. Schnupfen, Schnäpfe. Ich bin froh, dass unsere erste Begegnung so toll und so wenig ideal verlaufen ist, liebe Sylvie. Das Wasser ist für das, was mehr mit uns geschehen ist, als dass es von uns getan wurde. Das Wasser ist dafür die Bedingung gewesen, die Ursache. der Zwang. Stimmt's, Sylvie? Das Wasser ist schuld. Aufs Brett jetzt. Ich darf um eine kurze Einweisung bitten. Da hat sich in 15 Jahren doch manches verändert. Du bist 65. Hab ich doch gesagt. Gesagt nicht. Schlimm? Schlimm nicht. Unmöglich. Mein Vater ist 65. Stimmt, aber... Aber? Aber jetzt, sage ich, jetzt bin ich erledigt. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Ganz sicher. Ich habe deiner Mutter in all den Jahren nie gesagt, wie alt ich bin. Und dir sage ich es beim ersten Mal. Ich weiß genau, wie du erschrocken sein musst. 65. Entsetzlich. Du findest es, das sehe ich dir an, du findest es lächerlich. Also tödlich. Aber sage ich, wir machen jetzt einen Schurzstart. Oder soll ich Ihnen... Hier. Soll ich dir noch eine Schwimmweste holen, für alle Fälle? Auf keinen Fall eine Schwimmweste, ja? Ich habe dir das kleinste Segel gegeben. Also überpowert bist du nicht. Der Wind bläst perfekt Zeitschur. Also, einfach Segel hoch. Dicht holen. Wir heizen davon. Keine Sorge, ich fahre den langsamsten Kurs. Draußen wenden wir, fahren herein, Sie, du gehst rauf zu meinem Bruder, ich komme endlich zum Üben. Also, alles schön brav nachmachen. Klar. Klar. Und start. Mast, Hand, nicht zu dicht am Mast. Schön Kurs halten. Wenn die Böe drückt, einfach aufbieren. Ja, linker Arm nicht so verkrampft. Ruhig, gestreckt. Ich werde jetzt gleich halten. Ich fahre dann hinter dir her, neben dir, dass ich dich bei der Wende kontrollieren kann. Bis gleich. Oh je, das war nicht die Powerhalse, mit der du angeben wolltest. Das war die eirigste Zitterhalse, die dir je passiert ist. Und wo ist Herr Müller Ernst? Gewaschen? Aber wo? Wo? Bin ich schon vorbei? Die Wellen so hoch, dass Brett und Segel und Mann dahinter verschwinden. Er wird sich ja doch am Brett festhalten können. Wenn es kein Schleudersturz war, schaue ich schon in die falsche Richtung. Wenn und zurück. Du fährst kreuz und quer, planlos, du weißt nicht mehr, wo suchen. So darf es sich nicht entscheiden, so nicht. Bitte, bitte, bitte. Ernest! Ernest! Ernest! Ernest! Alf. Alf. Ja. Das Universum dehnt sich aus oder zieht sich zusammen. Auf jeden Fall, das Universum tut etwas. Alf, du tust nichts, nichts, nichts. Bin ich das Universum? Ich hätte nicht weiter studiert, auch wenn die Prüfung gut ausgegangen wäre. Alf. Aber es geht dich nichts an. Misch dich nicht in etwas, was dich nichts angeht. Alf! Schluss! Alf! Schluss! Alf! Schnell! Hilf mir! Die Polizei! Komm, Herr Müller-Ernst ist verschwunden! Das Segel, das Brett, Sie müssen ihn suchen! Ich komme. Und ich nehme gleich diese Panik. Sylvie hatte recht, Herr Müller-Ernst hätte ich vermeiden sollen. Ich habe geglaubt, Herr Müller-Ernst komme ins Haus, um mit mir über das Buch zu sprechen. Dass jemand zu einem Schriftsteller ins Haus geht, der gerade ein Buch veröffentlicht hat und dann dieses Buch überhaupt nicht erwähnt. Das hätte ich, wenn ich es nicht gerade erlebt hätte, für unmöglich gehalten. Ich hätte diesen Menschen nicht begegnen dürfen. Es war ein Fehler. Die Folgen der Fehler sind größer als die Fehler. Überall. Die Welt bestraft eben gern. Hat er gesurft? Ja. Der Sturm lässt langsam nach. Ich muss packen. Ab morgen wohne ich drüben in Bernried. Es gibt so viele Seniorinnen und Senioren, die im Orchester mitspielen wollen, dass ich ein zweites Orchester bilden muss. Damen und Herren sind übereingekommen, mich fest anzustellen. Das heißt, ich muss täglich da sein. Entschuldige, Silvi. Alf! Das ist ja... Silvi! Das ist eine sensationelle Mitteilung. Eine wunderbare Mitteilung. Alf ist auferstanden aus der Erstarrung. Tritt eine fabelhafte Position in Bernried an. Silvi, dass du das kein bisschen zur Kenntnis nimmst. Der See ist zwar, um länger darin zu schwimmen, noch zu kalt. Herr Müller-Ernst hat doch das Surfbrett. Darauf kann er sich von den Wellen ans Land treiben. Die Wellen tragen ihn samt Surfbrett ans Land, Silvi. Wohin denn sonst? Der Starnberger See ist nicht der Pazifik. Silvi, ich bitte. Hast du gehört, das Alf? Das ist doch großartig. Alf ist aufgestanden. Ellen, Herr Müller-Ernst wird vermisst. Er wollte surfen mit Silvi. Die Polizei ist verständigt. Sie suchen den See schon mit dem Hubschrauber ab. Silvi? Ja. Bei diesem Föhnsturm gesurft? Ja. Das ist doch... Silvi, das hättest du nicht zulassen dürfen. Der hat noch nie gesurft. Doch, vor 15 Jahren, an seinem 50. Geburtstag. An seinem 50. Geburtstag, vor 15 Jahren. Dann ist er 65, wie ich. Hätte ich nicht gedacht. Er wirkt jünger als ich. Findest du nicht, Ellen? Doch. Silvi, Kind... Herr Müller-Ernst ist ein ganz ausgezeichneter Schwimmer. Gott sei Dank. Das Wasser ist zu kalt. Nicht für Herrn Müller-Ernst. Ich habe es nicht gewollt. Natürlich nicht. Kein Mensch sagt, dass du das gewollt hast, Silvi. Dass ihm etwas passiert, habe ich gewollt, aber nicht das. Nochmal das. Ja, Silvi, kein Mensch sagt, dass du irgendwas gewollt hast. Das nicht. Natürlich nicht. Lass nur, Ellen. Es ist ja sowieso für mich. Der Verleger. Er will mir endlich berichten, wie der Erlkönig den dritten Band findet. Die telefonieren doch täglich miteinander. Darüber. Lass nur. Im Humpeln bin ich ganz gut. Silvio Kern. Hallöchen. Wie bitte? Hallöchen. Ah, Annelie, du. Nun komm nicht gleich auf falsche Gedanken. Gib mir mal schnell Ernest. Ernest? Silvio, spiel jetzt bitte nicht den Ignoranten. Ich lebe mit Ernest seit über einem halben Jahr. Seit 9 Monaten, 21 Tagen und... 8 und 7 Stunden und jede Sekunde eine Erfüllung. Aber du kennst ja Ernest durch Ellen. Ich darf doch annehmen, dass du dir den Blick auf diesen Rekordhalter der Liebenswürdigkeit, auf dieses Genie der Zuwendung, nicht vom Verlierergram trüben lässt. Mir hast du es immerhin zu danken, dass du deine rechtwinklig blond brave Ellen wieder zurückbekommen hast. Gern geschehen, mon cher petit. So, und jetzt spielst du den Vernünftigen, nicht deine Lieblingsrolle, Silvio. Und holst mir Ernest an die Strippe. Im Augenblick geht das nicht. Ach, dann sei mein Go-Between, Silvio, und melde meinem Erzengel Ernest, die Maschine aus Los Angeles, mit der meine Schwester kommen wollte, ist gestrichen worden. Due to operational reasons. Ernest und ich könnten morgen früh also doch nach Madrid jetten und von dort nach Teneriffa rüberhüpfen. Bitte sag Ernest das ehe möglichst. Sobald er eben zurückkommt aus dem Grünen, wo er mit Ellen den Abschied ausschreitet. Ich werde... Sobald ich dazu Gelegenheit habe, Herrn Müller-Ernst bestellen, dass die Schwester nicht kommt, dass morgen früh also umdisponiert werden kann. Du bist ein rechtes Schätzchen, Silvio. Die nächste Träne gieße ich in das Krüglein, das Silvio heißt. Aber ich lüge nicht mehr auf eure Art durch Verschweigen. Du kannst es ruhig wissen. Ich wollte ihm den Ellenbesuch madig machen. Nicht geschafft. Ich habe finster gebrütet, seit er weg ist. Dann überkam es mich. Ich habe die rot explodierende Krawatte, Ellens Geschenk, zerschnippelt und mit Gesang hinuntergespült. Jetzt hat mich die Angst. Sag ihm, Annelie bedauert krass, es tut ihr überall weh. Er muss das ganz schnell erfahren, um mir zu vergeben, sonst passiert doch noch was. Mit den Chagres kannst du nicht juxen. Buenas noches. Ach, Silvio, weißt du, was Schmetter heißt? Nein. Siehst du, ich auch nicht. Lese da gerade einen englischen Roman mit lauter so ulkige Wörter. Buenas noches, Silvio. Warum hat er diesen Satz sagen müssen? Welchen Satz? Diesen Satz vor vorigen Sommer. Du hast ihn mir gesagt. Ich bin von Arthur herübergekommen. Ihr seid auf der Terrasse gesessen. Ich bin an euch vorbeigegangen. Und? Am nächsten Tag hast du gesagt, Herr Müller-Ernst habe gesagt, die hat einen süßen Arsch. Und? Alf, Ich bin für niemanden zu sprechen. Außer für meinen Verleger. Ellen, Annelie Franz hat vorher angerufen. Hallo? Wir sollen Herrn Müller-Ernst sagen, Annelies Schwester werde morgen Vormittag nicht kommen. Herr Müller-Ernst und Annelie können also morgen doch nach Madrid fliegen und von dort nach Teneriffa. Mama, Frau Brunhofer, hier ruft vom Ramsauer Kirchel an, dass Sie sprechen können. Ihr Mann hat Sie nach dem entsetzlichen Streit dort sitzen lassen. Geld im Auto. Der Mann mit dem Auto abgefahren. Ich komme. Frau Brunhofer könnte ein Taxi rufen. Taxi Mona Pasing wäre zu teuer. Das würde den Streit verschärfen. Die Kosten, die ein Ehekrach machen darf, müssen verhältnismäßig bleiben. Ich muss Frau Brunhofer schnell heimfahren. Lass dir bitte Zeit, Ellen. Bitte. Bis gleich. Silvchen. Papa, bitte. Sag das nicht mehr. Silvchen. Silvi. Weißt, man weiß immer nichts. Sonst hätten wir uns doch gefreut damals. Als ein Bienenvolk noch 150 Mark gekostet hat. Und eine Königin, eine künstlich befruchtete, auch 150. Du wolltest unbedingt Bienen. Du hast die Bienen bekommen, aber wir haben finster die Köpfe geschüttelt. Sie wird noch weniger tun für die Schule, haben wir gedacht. Und von heute aus gesehen, lebten wir damals im Paradies. Vor 8 Jahren. Du hast den Schwarm mit Wasser besprüht, dass er nicht wegfliege. 150 für eine befruchtete Königin. Das ist doch geschenkt. Polizei. Sie haben ihn gefunden. Tot? Offenbar. Das habe ich nicht gewollt. Asyl. Kein Mensch käme auf die Idee, dass du das gewollt hast. Er wollte mich heiraten. Unsinn. Doch, er... Silvi. Das würde ich heute für mich behalten. Sag das deiner Mutter nicht. Nicht heute, Silvi. Ja? Ja. Lass mal, Alf. Es geht besser, als ich dachte. Das ist jetzt sicher der Verleger. Wurde ja auch Zeit, mein Lieber. Wolf Kölsch, ich habe mit Ellen zu sprechen. Dringend. Unabschiebbar. Also bitte keine Vorwände, sondern Sache, Sache, Sache, mein Herr. Ich weiß nicht, ob es meiner Frau im Augenblick passt. Nun, dann machen Sie es eben passend. Ich warte dabei. Es ist nämlich so, dass meine Frau ganz schlecht dran ist diesen Abend. Denn da komme ich ohne Ellen nicht über da unten. Wie denken Sie über anmachendes Telefonieren, mein Herr? Ich glaube nur, Schwachköpfe können gegen den verbalen Geschlechtsverkehr sein. Sie als Schriftsteller sind wahrscheinlich ein Pionier der fernmündlichen Schweinerei. Muss ich Ellen den Artikel nochmal vorlesen, den wir mitsamt geschrieben haben, ob sie noch dazu steht, wie sie nachmittag dazu gestanden ist und so. Verstehen Sie? Herr Kern, ich bin ein Fan von ihm. Freischlichen finde ich ein großes Buch. Von dem Konjunktivgeschlampe mal abgesehen, aber sonst allen Respekt. Ganz mein Fall, Herr Kern. Entschuldigen Sie bitte den Überfall. Grüßen Sie Ihre Frau, Herr Kern. Eine großartige Frau, Herr Kern. Ich weiß, was ich sage. Gute Nacht, Meister. Das Gute an den gewöhnlichen Entsetzlichkeiten dieser Welt ist, dass sie gegeneinander konkurrieren. Jede will die entsetzlichste Entsetzlichkeit sein. Aber durch ihr Gegeneinander überfordern sie unsere Empfindungskraft so sehr, dass wir fast schon wieder ruhig zusehen können, wie sie sich um das Vorrecht, uns zu quälen, streiten. Papa, ich bin noch nicht fertig mit Packen. Und morgen fahre ich sehr früh. Also... Am Sonntag nicht auf mich warten. Ich melde mich. Mach's gut, Alf. Ich gratuliere. Silvi, bis bald. Du kannst mich ja mal besuchen in Bernried. Oder du bleibst in meinem Schaukelstuhl. 1-2 Jahre. Kann ich nur empfehlen. Alf, bitte. Silvi hat morgen Regatta. Hat sie nicht. Wieso nicht? Keine Regatta mehr. Ja? Ja. Gratuliere. Bis bald. Ich besuche dich, Alf. Ganz bestimmt. Silvi, willst du auch einen Schluck? Ganz bestimmt nicht, Papa. Arthur hört überhaupt nicht mehr auf. Ich soll hinüberkommen. Du geh doch. Kann nicht. Nicht in diesem Stuhl bleiben, bitte. Nein. Mama. Sie haben ihn gefunden. Ja. Die Polizei. Tot. Herr Kolsch hat angerufen. Du seist eine großartige Frau. Rolf Kolsch? Was hat er gewollt? Sagen, dass du eine großartige Frau bist. Silvi, bitte hör auf zu weinen. Du hast nichts damit zu tun. Doch, er wollte mich heiraten. Unsinn. Doch. Das ist eine Redensart. Richtig. Ich hätte diesen Satz nicht sagen sollen. Gewollt habe ich es nicht. Natürlich nicht. Ich gehe jetzt. Und morgen Regatta. Ich begleite dich, Silvi. Nein, ich fahre nach München morgen. Nach München. Das ist gut, Silvi. Das ist sehr, sehr gut. Ich brauche eine neue Rottönung für meine Haare. Gute Nacht. Gute Nacht, Silvi. Schlaf gut. Gute Nacht, Silvi. Hast du gewusst, dass die zusammenleben? Ja. Möchtest du einen Schluck, Ellen? Nein. Ich muss zu Silvi. Richtig. Du nicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Ellen. Sie könnte sich noch einmal umdrehen und sagen, bis später. Oder bis nachher. Tut sie nicht. In einem Buch von mir ginge eine Frau nicht so aus dem Raum. So ohne irgendeine Andeutung von Trost. Oder einen Hinweis auf irgendetwas Weiterführendes. Immer noch eine Nacht. Und noch eine Nacht. Ohne einander. Einander. Unter diesem Titel brachten wir die Hörspielfassung von Martin Walsers gleichnamigem Roman. Es sprachen Ellen Kern-Krenn, Hildegard Schmal, ihr Mann Silvio, Joachim Bissmeier, die Kinder Silvi und Alf, Theresia Walser und Harald Koch, Ernest Müller-Ernst, Peter Roggisch, Annelie Franz, Tatjana Klasing, Wolf Kolsch, Dietmar Müß, der Prinz, Hans-Günther Martens, Willi König, Jochen Busse. Dazu sprachen Katrin Flick und Rosemarie Gerstenberg. Die Regie führte Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.